Grüezi, liebe Wattpad-User, und grüezi auch an die ganzen Twitterer, die das Rätselmafia-Projekt auf Wattpad sonst nicht verfolgen, aber hier trotzdem reinhören. Ich bin Laura, meines Zeichens Patin und Quotenschweizerin der Rätselmafia, und dies ist eine Rätsel, die du nicht ablehnen kannst. Wisst ihr, Kinders, ich habe so eine richtige Perle bei Wattpad gefunden und... ach, die Textform wird dieser glorreichen Fig einfach nicht gerecht. Da habe ich gedacht, wir machen ein kleines Special und darum gibt's die Rätsel, die du nicht ablehnen kannst, heute ausnahmsweise auch zum Hören. Yay! Ich würde die Geschichte ja gerne komplett vorlesen, aber Copyright ist ein Ding und ich will ja keinen Stress bekommen. Also werdet ihr euch mit Zitaten begnügen müssen. Damit die Zitate kenntlich sind, habe ich sie mit Musik unterlegt. Die Musik ist royalty-free, alles hat seine Richtigkeit. Auf geht's! Die Geschichte heißt Vom Bad Boy zum Good Boy. Geschrieben wurde sie vom User My Name is Kay und es ist eine Romantikgeschichte. Und alleine die Kurzbeschreibung ist ein echter Hingucker. Ein Mädchen namens Anna lebt in New York. Sie ist reich, hübsch und sehr beliebt in der Schule. Was will man mehr? Doch dann kommen zwei neue Schüler in die Klasse und ihr Leben wird auf den Kopf gestellt. Auch zu Hause verändert sich etwas. Sie bekommt neue Mitbewohner. Doch ihre neuen Mitbewohner sind ihr nicht fremd. Die Geschichte geht auch noch weiter, als die beiden schon zusammen sind. Werden sie heiraten? Bekommen sie Kinder? Und wie viele? Werden sie die Firmen der Eltern weiterführen? Und was passiert mit Aiden und Jane? Kommen die auch noch zusammen? Das alles erfahrt ihr hier. Schaut doch einfach mal rein. Würde mich echt freuen. Wie wir hören, gibt es bei der Kurzbeschreibung brauchbare Ansätze. Wir erfahren, wo die Story spielt, wer die Protagonistin ist und in welcher Situation sie sich befindet. Aber dann geht es steil bergab. Anna bekommt also neue Mitbewohner, die ihr nicht fremd sind, und die Geschichte geht weiter, nachdem die beiden zusammengekommen sind. Ja, mir ist klar, dass es um Anna und wie auch immer der Eumel heißt, mit dem sie zusammenkommen soll, aber so im Kontext liest es sich, als kämen die Mitbewohner zusammen. Und dann geht es los mit den sinnlosen rhetorischen Fragen. Und ich kann euch sagen, es interessiert mich einen Scheiß, ob Anna und Eumel heiraten, Kinder bekommen und die Geschäfte ihrer Eltern übernehmen. Warum sollte mich das interessieren? Ich kenne diese Charaktere nicht. Die sind mir scheißegal. Und ich wage zu behaupten, dass sich das nicht ändern wird. Mich interessiert auch nicht, ob Jane und Aiden zusammenkommen, weil ich nämlich auch bei denen keine Ahnung habe, wer die sind und warum die mich interessieren sollen. Und die Antwort lautet mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9374% ja, sie werden zusammenkommen. Noch ganz kurz zum Cover. Auf dem Cover ist im Grunde gar nichts zu sehen. Es ist ein fleckiger, schwarzer Hintergrund mit einem orangen... ja, was ist das eigentlich? Ein Fleck? Ein Licht? Ich weiß es nicht. Über dem Fleck finden sich die Worte Vom Bad Boy zum, abwechselnd in hellblau und cyan, dann der Name des Autors in schwarz und kaum lesbar, und unter dem orangen Fleck dann in knallrot noch das Wort Good Boy, was eigentlich kein einzelnes Wort ist. Darunter steht noch irgendwas, aber das kann ich beim besten Willen nicht entziffern. Das Cover ist so langweilig und nichtssagend, dass ich ehrlich gesagt vergessen habe, darauf einzugehen und das hier nachträglich einfügen musste. Nach diesem eher mäßigen Start klicken wir uns doch gleich ins erste von 8 Kapiteln. Das heißt, eigentlich sind es nur 7 Kapitel. Denn im ersten Kapitel finden wir eine Charakterisierung. Und das stellt ihr euch jetzt bitte mit so Gänsefüßchen vor. Ich werde dieses Kapitel jetzt stückchenweise komplett wiedergeben und ich schwöre bei allen Copyright-Göttern, dass ich danach mehr zusammenfasse. Aber in diesem Fall geht es wirklich beim besten Willen nicht. Da hätten wir als erstes Hauptperson Anna. In Klammern Anna mit einem Ä. 17, nett, reich, braune Haare, schlau, Klammer auf, 10, Klasse 17, Durchschnitt 1,09, Klammer zu, beliebt. Das, meine Lieben, ist keine Charakterisierung, das ist eine Anhäufung von schwammigen Schlagworten. Aber gut, gehen wir der Reihe nach durch. Wie gut, dass der Autor uns so äußerst eloquent darauf hinweist, dass Anna eigentlich Englisch ausgesprochen sein müsste. Einen Nachnamen hat die Gute nicht, das wird ja auch völlig überbewertet. Madonna brauchte schließlich auch keinen Nachnamen. Dass Anna 17 ist, wird uns gleich zweimal eingehämmert und, wie alt sind Schüler in der 10. Klasse normalerweise? Lasst mich kurz googeln. Wie alt sind Schüler in der 10. Klasse? Erster erstes Ergebnis. Ohne sitzen bleiben kommt man gewöhnlich mit 15 in die 10. Klasse und wird im Laufe des Schuljahres 16. Das hat jetzt keine Minute gedauert. Aber okay, ich schätze, Anna ist einfach zweimal sitzen geblieben, was auch den Notendurchschnitt von 1,09 erklärt. Beim dritten Mal müsste der Stoff ja auch so langsam angekommen sein. Aber ob das Attribut schlau da noch passt, ich bin ein klein bisschen skeptisch. Aber Anna ist in der Geschichte nicht allein. Weiter geht's. Freundin Jane, Klammer auf, Jane, again mit einem Ä. Nett, nicht so reich wie ihre beste Freundin Anna, braune Haare, mittel, Klammer auf, 10, Klasse 17, Durchschnitt 2,0. Wie wir sehen, ist Annas beste Freundin Jane zusammen mit ihr sitzen geblieben. Und ja, ich werde mich bemühen, das genau so auszusprechen. Immer. Denn das muss schließlich so. Aber Jane ist nur mittelgut, mit einem Notendurchschnitt von einer glatten 2. Ich bin sicher, da draußen gibt es Schüler, die für einen solchen Durchschnitt töten würden. Außerdem ist Jane nicht so reich wie Anna. Das ist auch eine total wichtige Charakterisierung, die super viel aussagt, denn je höher die Zahl auf dem Bankkonto einer Person ist, desto mehr Charakter hat die Person. Nicht. Und ich muss hier doch nochmal etwas zum Thema Namen sagen. Hiermit habe ich nämlich ganz viele Probleme. Ich kann grundsätzlich verstehen, dass man frustriert ist, wenn Leser den Namen des eigenen Protagonisten falsch aussprechen und man das gerne verhindern möchte. Ist aber in Schriftform kaum möglich. Da muss man es dann einfach darauf ankommen lassen, dass die Leser sich entweder selber informieren, wie man diesen Namen denn korrekt ausspricht, oder ihn halt falsch aussprechen. Mit solchen lautmalerischen Sachen macht man sich eher lächerlich, tut mir leid. Vor allem, wenn diese Namen dann nicht mal korrekt betont werden. Es ist mir unverständlich, wie man darauf kommt, die lautmalerische Umschreibung für Jane sei Jane. Dazu kommt, dass die Namen in dieser Geschichte ja nicht mal besonders speziell sind. Wir haben es hier nicht mit einer Siobhan oder einer Eva zu tun, was ganz anders geschrieben, was ausgesprochen wird. Und für diejenigen, die nicht mitlesen, sondern nur zuhören, Siobhan schreibt sich Siobhan und Eva schreibt man Auife. Also ohne gälische Sprachkenntnisse kommt man dann wirklich nicht einfach so drauf. Jane und Anna sind namenstechnisch echt nichts Besonderes. Die Aussprache hier ist jetzt echt jedem bekannt. Und darauf, dass Anna Englisch ausgesprochen werden muss, kommt man als Leser durchaus, auch wenn man bedenkt, dass die Geschichte in New York spielt. Anna und Jane werfen bei mir eher die Frage auf, ob My Name is Kay mich eigentlich für bescheuert hält. Und damit sind wir beim ersten Pro-Tipp des Tages. Haltet eure Leser nicht für bescheuert. Es geht weiter mit Eltern von Anna, Amber und Henry. Reich, sind Leiter einer berühmten Firma, nett. Und Amber hätte ich persönlich jetzt Englisch ausgesprochen, also Amber, aber da gibt's keine Aussprachehilfe und wenn ich das Gefühl habe, dass Leute mich für bescheuert halten, kann es passieren, dass ich so tue, als wäre ich tatsächlich so doof, wie die glauben. Und darum werde ich den Namen von Annas Mutter jetzt einfach stur deutsch aussprechen und aus dem englischen Wort für Bernstein wird die Bezeichnung für eine Substanz aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen, die früher zur Parfumherstellung genutzt wurde. The more you know. Die Eltern sind also Leiter einer berühmten Firma. Was die macht, ist absolut irrelevant. Es ist ja nicht so, als würde die Autorin wollen, dass wir uns dafür interessieren oder so. Du meine Güte, ich habe schon fast 10 Minuten vollgequatscht und die Geschichte hat noch nicht einmal angefangen. Schnell weiter. Bruder von Anna, Jaiden. Nett, Schrägstrich, manchmal scheiße. Braune Haare, Klammer auf, immer gut aussehend, Klammer zu. Reich, manchmal auch ein Player. Gut in der Schule, Klammer auf, 11. Klasse, Klammer auf, 17, wird bald 18, Klammer zu, Durchschnitt 1,8, Klammer zu. Ich finde, Jaiden hat die beste Charakterisierung von allen. Manchmal ist er nett, manchmal auch nicht und manchmal will er einfach nur was ficken. Allerdings irritiert mich sein Alter. Warum ist der genauso alt wie seine Schwester? Ich meine, ja, das könnte sogar aufgehen, wenn die Mutter quasi sofort wieder schwanger geworden wäre, was übrigens nicht gesund ist. Aber es macht einen sehr seltsamen Eindruck. Vielleicht sollte man das besser nochmal überdenken. Auch schön, Anna hatte einen Durchschnitt, ich habe da nicht nur genuschelt, und Jaiden hat einen Durchschnitt. Die sind beide viel zu schlau für korrekte Rechtschreibung. Dann sehen wir uns die letzten beiden Charaktere noch kurz an. Bad Boy Zain. Das ist auch mal ein Gangstername. Player, braune Haare, Klammer auf, Gänsefüßchen, Klammer zu. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht auch, dass das ja auch immer gut aussehen ist. Reich, scheiße, naja, in der Schule, Klammer auf, 10, Klasse 17, Durchschnitt 2,5. Bester Freund, Aiden, Player, braune Haare, Klammer auf, Gänsefüßchen, Klammer zu. Nicht so reich wie Zain, nett, gut in der Schule, Klammer auf, 10, Klasse 17, Durchschnitt 2,0. Nebenfiguren, Claire, Chantal, Danger, Franzi, Jason, Kevin. Ach, wo fange ich denn hier bloß an? Vielleicht fassen wir mal zusammen. Alle hier sind reich, auch wenn Jäne und Aiden nicht so reich sind wie Anna respektive Zain. Was daran liegt, dass wir Anna und Zain cooler finden sollen. Und das Bankkonto steht natürlich in direkter Korrelation zur Coolness. Das ist keine Charakterfrage. Und ich frage mich, ob Leute, die sowas schreiben, dann auch den Donald Trump voll gut finden, weil der ja voll viel Geld hat. Außerdem sind alle nett. Außer Zain. Der ist scheiße und wir haben keine Ahnung, was scheiße in diesem Kontext eigentlich bedeutet. Er könnte ein Rassist sein oder frauenfeindlich oder Leuten in den Orangensaft pinkeln just for shits and giggles. Oder vielleicht guckt er die Protagonistin auch nur schief an. Man weiß es nicht. Egal, was das nun im Detail bedeutet, wenn er scheiße ist, warum soll ich den dann gut finden? Und das ist etwas, was ihr wollt. Glaubt mir, ihr wollt, dass eure Leser den Love Interest eurer Protagonistin gut finden. Weil die nämlich sonst die ganze Zeit fragen und sich beschweren, warum die den gut findet, obwohl der doch voll scheiße ist. Klar, es kann sein, dass es nicht funktioniert und eure Leser den Love Interest trotzdem blöd finden und sich beschweren. Aber versucht doch wenigstens, den irgendwie sympathisch oder begehrenswert zu machen. Auch ein schönes Detail, alle haben braune Haare. Wisst ihr, Kinders, wenn ich mir diese Charakterisierung so ansehe, würde ich sagen, dass wir hier einen Charakter aufgeteilt auf 7 Figuren haben. Dann möchte ich noch ganz kurz die Aufmerksamkeit auf Aidens Notendurchschnitt lenken. Genau wie bei Jäne ist der 2,0, aber Aiden ist gut in der Schule und Jäne nur mittelmäßig. Das dürfen die Feministinnen unter euch jetzt gerne interpretieren. Und bevor wir jetzt wirklich ins erste Kapitel springen, könnten wir jetzt noch alle kurz in die Kommentarsektion gehen und Hashtag Team Chantal schreiben. Das erste Kapitel heißt 1 Kapitel und ich fühle mich zu einem Pro-Tipp genötigt. Bei der Nummerierung kommt nach der Zahl ein Punkt. Wenn der fehlt, heißt es eben nicht erstes Kapitel, sondern 1 Kapitel, was dann eher so ein bisschen dämlich klingt. Das Kapitel fängt an mit dem Hinweis, dass hier nochmal ein Bild von Anna sei, vermutlich damit man sich nicht die Mühe machen muss, irgendwas im Text selber darzustellen. Es ist der 1 Tag nach den Sommerferien, weil auch im ersten Satz der Punkt nach der Nummerierung fehlt, und Anna fährt zusammen mit Jaden und Jäne zur Schule und wir erfahren, dass Jäne Annas aller Punkt beste Freundin ist. Fragt mich nicht, was diese Punkte da mitten im Wort sollen. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht muss Anna erstmal überlegen, welches Adjektiv sie Jäne zuweisen soll. Die Mädels haben Englisch. Jäne hat keinen Bock auf Schule, weil Keks. Und als der Lehrer ankommt, ist er, wie wir schon aus dem Klappentext wissen, nicht alleine. Darf ich euch die beiden neuen Schüler an unserer Schule vorstellen, sagte der Lehrer. Das ist Zain und daneben ist Aiden. Und anstatt uns die beiden Jungs zu beschreiben oder so, hat die Autorin tatsächlich einfach Fotos von irgendwelchen Bubis mitten im Satz eingefügt. Das, was ihr da hört, das bin ich, wie ich in meine Tischkante beiße. Die beiden Jungs sollen neben Jäne und Anna sitzen und Zain glotzt Anna die ganze Zeit an. Aber das ist sie sich gewöhnt. Denn wahrscheinlich ist sie nicht nur total schlau und reich, sondern auch wunderhübschestens. Sefi, kannst du mal den Merisu-Alarm ausmachen? Dankeschön. Warum haben wir das Ding eigentlich? Man müsste hier eigentlich noch erwähnen, dass Annas Gedanken in kursiver Schrift stehen. Obwohl das hier aus der ersten Person geschrieben ist. Sowas halte ich persönlich schon bei einem Erzähler aus der dritten Person für, naja, sagen wir mal, unelegant. Aber bei einem Erzähler aus der ersten Person ist es völlig sinnlos. Wir sitzen im Kopf dieses Charakters. Das alles, was nicht irgendeine äußere Handlung beschreibt, die Gedanken des Charakters sind, ist absolut logisch. Zain begrüßt sie auch mit einem freundlichen Hallo, Pöppchen. Und sie sagt ihm, dass er die Klappe halten soll. Immerhin eine verständliche Reaktion. Zain findet das auch super, denn er steht auf freche Mädels, obwohl er der Einzige ist, der hier frech ist. Egal, nach dem Unterricht flüchtet Anna in die Cafeteria und wartet auf ihre nicht näher bezeichneten Freunde. Jäne will wissen, warum sie so schnell abgehauen ist und anstatt ehrlich mit ihrer aller besten Freundin zu sein und ihr zu sagen, dass es ihr verständlicherweise unangenehm war, von dem Neuen angebaggert zu werden, behauptet Anna, dass sie dringend aufs Klo musste. Auf einmal waren alle Blicke auf den Eingang gerichtet, Klammer auf, und nicht mehr auf mich, Doppelpunkt, Klammer auf, Klammer zu. Da, armes kleines Potterspätzchen, dreht sich die Welt nicht nur um dich? Nein, willkommen in der Realität, du eitles Huhn! Wow, noch nicht mal ein Kapitel und Anna ist mir so unsympathisch wie schon lange kein Charakter mehr. Aber ihr wollt jetzt sicher wissen, was denn so viel wichtiger als ihre unvergleichliche Schönheit ist, nicht wahr? Natürlich Zains unvergleichliche Schönheit. Die bringt sogar Anna aus dem Konzept. Mann, sieht Zain heiß aus. OMG. Ja, da steht tatsächlich OMG. Was rede ich denn da? Er sieht zwar gut aus, aber das sind einfach nur Typen, die angeben und denken, dass sie alle Mädchen ins Bett bekommen könnten. Und hier sieht man doch schon gleich, wo die ganze Sache hinführen wird. Oh nein, Zain ist so ein Arschloch, aber ich liebe ihn so sehr, weil er so schön ist. 50 Shades of Grey lässt grüßen. Und dann setzen sich die Jungs auch noch zu den Mädels, aber der Schultag vergeht und dann geht's ab nach Hause. Doch als ich dort ankam, wünschte ich mir, dass ich nie nach Hause gefahren wäre. Lass uns den Autorenkommentar überspringen, steht eh nichts Interessantes drin und ich weiß, die Spannung bringt euch um. Auf ins 2. Kapitel. Was erwartet Anna bloß zu Hause? Die in der Kurzbeschreibung schon erwähnten neuen Mitbewohner natürlich. Und natürlich handelt es sich dabei um Zain und Aiden und Zains Eltern, aber wen interessieren die schon? Die sind wahrscheinlich alt und ach, unsexy. Während Anna in ihr Zimmer rennt, sich dramatisch aufs Bett schmeißt und sich fragt, wie sie es bloß mit den beiden geilen Jungs aushalten soll, frage ich mich, warum diese beiden Familien und Aiden, das 5. Rad am Wagen, es offenbar nötig haben, eine WG zu gründen, wenn die doch alle so furchtbar reich sind, wie uns die Charakterisierung weismachen will. Anna schläft offenbar ein. Später am Abend öffnet sie nämlich die Augen, blinzelt und steht kurz darauf auf und geht ins Bad. Sie hört, dass jemand duscht, lässt sich davon aber nicht beirren und latscht trotzdem einfach ins Bad. Ihr ahnt es schon, es ist natürlich Zain, der da duscht. Jetzt fällt es auch Anna wieder ein und die Erkenntnis schockt sie so sehr, dass sie auf der Stelle in Begattungsstarre verfällt. Oder sowas ähnliches. Zain kommt in der Zwischenzeit völlig ungeniert aus der Dusche und wickelt sich ein Handtuch um die Hüften. Wie gebannt starrte ich ihn und seinen Körper an. Ich will ja nicht sagen, dass die Anführungszeichen bei Körper so wirken, als sei es gar kein richtiger Körper, sondern nur sowas ähnliches, wie zum Beispiel ein Hologramm oder ein Stoffsack, auf den jemand ein Sixpack gemalt hat, aber doch, eigentlich will ich genau das sagen. Zain fragt sie, ob er ihr gefällt. Ja, tut er, aber irgendwie auch nicht, aber das ist halt auch schon und das ist alles ganz, ganz dramatisch. Anna tritt den taktischen Rückzug an, aber Zain hält sie fest. Hat dir schon jemand gesagt, dass du auch einen echt geilen Körper hast? Und wackelte mit seinen Augenbrauen. Okay, es ist eh schon schwierig, Zain irgendwie voll ernst zu nehmen, aber mit diesem Augenbrauengewackel? Nee, echt nicht, das ist lächerlich. Bevor Zain irgendetwas tun könnte, was unangemessen wäre, grätscht Annas Mutter dazwischen und ruft Anna runter, weil sie ein Problem mit dem Drucker hat. In Gedanken beschwert Anna sich darüber und wenn nichts passiert wäre, hätte sie sich wahrscheinlich darüber beschwert, dass ihr keiner geholfen hätte. Nachdem das Druckerproblem nach wahrscheinlich circa einer halben Stunde gelöst ist, geht Anna in die Küche und holt sich einen Joghurt. Ich hörte, wie jemand die Küche betrat und drehte mich um. Und an dieser Stelle ist das Kapitel zu Ende. Aber wir machen gleich mit drei Kapiteln weiter. Es handelt sich um Aiden, der da in die Küche kommt. Erneut tritt Anna den taktischen Rückzug an, aber Aiden hat eine wichtige Frage. Er will wissen, ob Jäne noch Single ist. Anna wittert sofort, was los ist. Kann er das sein, dass du dich vielleicht in Jana verliebt hast? Fragte ich und betonte vor allem das vielleicht. Und darauf sagt Aiden natürlich gleich, was? Nein, wer zum Geier ist Jana? Ich interessiere mich doch für die Jäne. Nein, natürlich sagt er das nicht, sondern er fängt an zu stottern und weiß nicht, was er sagen soll und bittet sie, Zane nichts davon zu erzählen, weil es sonst bald die ganze Schule weiß. Muss ja ein ganz toller Freund sein, dieser Zane. Danach reden die beiden noch ein bisschen. Anna gibt Aiden ein paar Tipps, wie er Jäne beeindrucken kann und legt sich dann auf die Liege am Pool, wo sie einschläft. Und für die zwei Zeilen Erzähltext, die in diesem Kapitel jetzt noch kommen, brauchen wir natürlich einen Perspektivenwechsel und wechseln zur Seins Perspektive. Ich ging hinaus, um mir den Garten von den Thompsons anzusehen, doch ich war nicht die Einzige im Garten. Was für ein Plot-Twist! Zain ist ein Mädchen! Ich will ganz ehrlich mit euch sein, das habe ich auch nicht kommen sehen. Ich bin ja so schon sehr gespannt, ob ich im 4-Kapitel auch mit einem dramatischen Da-da-da enden kann. Wir befinden uns immer noch im Kopf von Zain, der gerade die auf der Poolliege schlafende Anna gefunden hat. Und ach, sie ist ja so schön! Zain haut sich also auch auf eine Liege und beobachtet Anna beim Schlafen. Das ist ja auch überhaupt nicht creepy oder so. Der schaurig schöne Moment währt aber nur kurz, denn nach 2 Minuten wacht Anna wieder auf und will wissen, wie lange er schon da sitzt, obwohl er eigentlich liegt. Als er ihr sagt, dass er seit ungefähr 2 Minuten beobachtet, wie sie schläft, kassiert er einen ösen Blick von ihr. Holy Toolbox, Batman, das verreißt sich quasi von selbst. Anna verschwindet also wieder im Haus, während Zain am Pool zurückbleibt. Wir wechseln wieder die Perspektive und folgen Anna, die sich oben in ihrem Zimmer erneut dramatisch aufs Bett schmeißt, nur um im nächsten Moment wieder aufzustehen und duschen zu gehen, weil sie nichts Besseres zu tun hat. Dann ruft sie Jäne an. Das Telefongespräch zwischen den beiden ist komplett in kursiver Schrift formatiert. Warum? Das weiß wohl nur der Wind. Aus dem Gespräch geht jedenfalls hervor, dass die Firmen der beiden Elternpaare sich wohl zusammengeschlossen haben. Das ist natürlich ein total guter Grund, zusammenzuziehen. Guys, this is not how business works. Ach ja, und offenbar waren die Familien früher mal voll gut befreundet. Da herrscht nur irgendwie seit 16 Jahren Funkstille oder so, das kann ja mal passieren. Anna beschwert sich, was für ein Vollpfosten Zain doch sei, aber Jäne durchschaut sie natürlich sofort. Aber aus deinem Mund hört es sich so an, als sei da nicht nur der Hass, sondern auch etwas anderes. Hast du dich vielleicht ein bisschen verknallt in Zain? Warum ist da ein Ausrufezeichen? Das ist eine Frage, kein Ausruf, da gehört ein Fragezeichen hin. Natürlich streitet Anna alles ab. Zain ist schließlich gar nicht ihr Typ. Danach legen die Mädels auf und Anna begibt sich ins Kinozimmer, das sie so nennt, weil da der Larger-than-Life-Fernseher steht. Dort macht sie sich einen Film an. Doch keine 30 Sekunden später wurde ich schon von lautem Gelächter und Gepolter gestört. Ja, wer kann das nur sein? Die Frage beantworten wir natürlich gleich in 5 Kapitel. Es ist Jason mit seinen Freunden, zu denen neben Aiden und einigen nicht näher bezeichneten Vollpfosten auch Zain gehört. Und falls ihr jetzt verwirrt seid, wer zum Geier denn dieser Jason ist, ich habe auch keine Ahnung und musste noch mal kurz in die Charakterisierung gucken. Dort kommt unter Nebencharaktere tatsächlich ein Jason vor. Aber wer das ist und was er in ihrem Haus zu suchen hat und überhaupt, das weiß man nicht so genau. Vielleicht ist es der psychopathische Serienmörder aus der Freitag der 13. Filmreihe. Aber aus dem Kontext erschließt sich, dass es offenbar Annas Bruder ist, der eigentlich gar nicht Jason heißt, sondern Jaiden. Pro-Tipp! Wenn ihr im Verlauf einer Geschichte den Namen eines Charakters ändert, dann passt die älteren Kapitel an, damit eure Leser nicht verwirrt sind, warum der Charakter plötzlich anders heißt. Jaiden Yasun will Anna jedenfalls die Fernbedienung abnehmen, die will sie ihm aber nicht abgeben und Zayn überzeugt Jaiden Yasun dann davon, halt irgendwo anders hinzugehen und die Jungs ziehen ab. Nach dem Film hat Anna Durst, aber die Haushälterin oder zu wem auch immer der Name Ariane gehört, der hier so random im Text aufploppt, ist schon weg. Darum klettert Anna, die nur 1,60 Meter klein ist, auf die Theke, um sich ein Glas zu holen, denn die sind offenbar in der luftigen Höhe von 2,15 Meter versteckt oder irgendwie sowas. Jemand spricht sie von hinten an, Anna erschreckt sich und fällt von der Theke. Sie bereitet sich mental schon mal darauf vor, auf den Boden aufzuschlagen, aber sie wird aufgefangen. Zayn oder nicht Zayn, das ist hier jetzt die Frage. Nein, eigentlich nicht. Natürlich ist es Zayn. Hätt's der Hamlet mal so einfach gehabt damals. Zayn setzt sie also wieder ab, reicht ihr ein Glas und sagt ihr, dass sie die schönsten Augen hat, die er je gesehen hat. Dann küsst er sie. Zuerst war es ein ruhiger Kuss, doch dann wurde er immer wilder. Er hob mich hoch und setzte mich auf die Theke. Auf einmal wurden wir von einem Rufen unterbrochen. Ich verzichte an dieser Stelle auf den Drama-Button zum Kapitelende. Der Witz wird langsam auch langweilig. Machen wir gleich weiter mit 7 Kapitel und wer ganz genau aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass es kein 6-Kapitel gibt. Die mathematischen Fähigkeiten der Autorin scheinen sich auf ein unbefriedigendes Minimum zu beschränken und das Fehlen eines 6-Kapitels ist nicht nur für uns unbefriedigend, sondern auch für Anna, die gerade von Jaden Jason beim Rumknuschen mit Zayn erwischt worden ist. Jaden Jason sieht's gelassen und holt sich ein Glas aus dem Schrank. Dann goss er sich Cola ein und trank es auf X aus. Der steht da in der Küche auf einem riesigen roten X, das jemand auf den Boden gemalt hat, und dann fällt ihm ein Amboss auf den Kopf und der Roadrunner rennt lachend vorbei. Oder so ähnlich jedenfalls. Jaden Yasun wollte eigentlich Zayn fragen, ob er eine Runde FIFA zocken mag, aber da der anderweitig beschäftigt ist, zieht Jaden Yasun wieder ab und weiter geht's. Eine Sexszene wird uns Gott sei Dank erspart. Die beiden gehen hoch in Zayns Zimmer, ziehen sich gegenseitig aus und dann gibt's einen Schnitt zum nächsten Morgen, wo Anna duschen geht und dann mit Schrecken feststellt, dass sie vergessen hat, frische Klamotten mit ins Bad zu nehmen. Darf ich an dieser Stelle übrigens einwerfen, dass die beiden sich noch keine 24 Stunden kennen? Komm schon, es ist doch nicht das erste Mal, dass er dich fast nackt zieht. Nee, hast ja recht, ich brauch keine Angst zu haben. Ich möchte gern anmerken, dass der erste Satz kursiv ist, der zweite hingegen nicht. Und das wirft bei mir die Frage auf, wer zum Geier spricht denn da? Anyways, Anna bekleidet sich mit einem Handtuch. Die sind voll reich, aber haben nicht mal Bademäntel. Und geht zurück in ihr Zimmer, wo Zayn auch schon wach ist. Er schlägt vor, dass Anna doch einfach was von ihm anziehen soll. Weil der Weg den Flur runter wäre viel zu weit. Das würde sie niemals rechtzeitig schaffen. Ich weiß auch nicht. Während Anna sich also einen Pulli im Sommer und eine Jogginghose von Zayn anzieht, geht der duschen. Natürlich muss Anna Jäne gleich von ihrer tollen Nacht mit Zayn erzählen und das kann nicht warten, bis sie sich in der Schule sehen. Als er fertig geduscht hat, schmeißt auch er sich in einen Kapuzenpulli, nochmal, es ist Sommer, und eine Jogginghose und Himmel, Herrgott, noch eins, Kinders, haben eure Eltern euch nicht beigebracht, dass ihr was Ordentliches zur Schule anziehen sollt? So was könnt ihr am Wochenende machen. Aber es gibt wichtigere Dinge. Was hat das jetzt alles mit uns zu bedeuten, wenn du weißt, was ich meine? Fragte ich ihn. Ihr habt miteinander geschlafen, obwohl ihr euch gerade erst kennengelernt habt. Das bedeutet, dass du leicht zu haben bist, liebe Anna. Und ein Kapitel haben wir noch, dann sind wir durch. Zain meint, dass er eigentlich nicht so der Typ für Beziehungen sei, aber bei Anna ist das natürlich alles anders, denn sie ist die Beste und Tollste und Schlauste und. Bevor wir aber wieder zu Zains Perspektive wechseln, kommt noch dieser kurze Abschnitt, der im Original wiederum abwechselnd kursiv und normal formatiert ist. Oh, wie süß von ihm! Reiß dich wieder zusammen! Darf ich mich denn nicht mal freuen, der so? Nein, darfst du nicht. Er war doch sowieso noch nicht fertig. Stimmt, hast recht. Okay, ernsthaft, mit wem redet die da? Was? Das will ich jetzt wissen. Was ist das für eine komische Stimme in ihrem Kopf? Wird Anna schizophren? Warum macht ihr das? Keine Sorgen, sie sollte zum Arzt gehen und das abklären lassen. Und da ist sie nicht die Einzige, denn nach dem Perspektivenwechsel redet auch Zane erst mal gemütlich mit einer random Stimme in seinem Kopf. Wow, Zane, so, das hast du ja noch nie zu einem Mädchen gesagt. Du machst wirklich Fortschritte. Ach, halt doch die Klappe. Mit dir hat niemand geredet. Trotzdem, deine Unfreundlichkeit und deine Selbstverliebtheit hast du immer noch. Ja. Das sind doch wie auch immer. Overlords. Zain fragt Anna hochoffiziell, zu den Aluhüten, ob sie mit ihm zusammen sein will, und die sagt ja. Natürlich sagt sie ja. Wie könnte man denn auch zu jenem anderen, der so schön ist wie Zain, auch nein sagen? Dann gehen die beiden frühstücken und wir erfahren von Jaiden Yason, dass die beiden Elternpaare für circa 5 Monate auf Geschäftsreise sind. Einfach so, aus heiterem Himmel heraus, die sind einfach abgehauen. Was? Den Zain wundert das natürlich nicht. Der frühstückt erstmal gemütlich und geht dann mit den Jungs in ein zweites Fernsehzimmer, weil die ja so reich sind, und sieht fern. Weil zur Schule muss er ja nicht oder so. Es ist nicht so, dass irgendwie Dienstag wäre oder sowas. Für die letzten beiden Sätze wechseln wir nochmal kurz die Perspektive zu Anna, die sich geschminkt hat und sich dann zu den Jungs setzt und Fernsehen guckt, während sie mit Jäne SMS schreibt. Die haben in der Schule wohl eine Ein-Tage-Woche. Tja, und damit endet das Kapitel und damit endet die Geschichte. Zeit fürs Fazit. Hier fehlt es eindeutig an Handwerkszeug und Planung. Die Charakterisierung ist übel, beziehungsweise eigentlich quasi gar nicht vorhanden. Die Charaktere sind dadurch ziemlich flach und definieren sich über irgendwelchen Reichtum anstatt über Persönlichkeit. Der Stil ist unbeholfen, die Handlung ist löchrig, unrealistisch und ehrlich gesagt auch nicht besonders interessant oder neu. Ich denke, man könnte dieses Werk als Schreibübung weiterverwenden, indem man sich mit diesen Problematiken auseinandersetzt und versucht, sie zu beheben. Mehr als Mittelmaß wird die Geschichte vermutlich trotzdem nicht werden. Dazu bietet sie einfach zu wenig Originelles. Es ist genau derselbe 500 Mal aufgekochte Bad Boy-Scheiß, den es hier an jeder zweiten Ecke gibt. Und damit ist, denke ich, eigentlich alles gesagt. Es hassrezensierte für euch Laura A. Stern und die musikalische Untermalung war das Romantic Acoustic Theme von freestockmusic.com.